Hallo Chris. Hallo Ricky. Es gibt Perlen bei MMA Radio, ja. Die MMA Radio Podcast Perlen, könnte man sagen. Mhm. Das sind die Podcast-Folgen, für die uns andere Podcasts beneiden und unsere Hörer verehren. Ja. Meistens geht es in diesen Folgen um großartige Kämpfe. Mhm. Und wir nannten diese Folgen einst The Fight. Ja. Und heute, Samstag, 20.07 Uhr, reimt sich auf ein Eisenbiegen. So kann man sich die Uhrzeit gut merken. Ach so, okay. Ja. Habt ihr gut geschafft dafür, dass wir um 19 Uhr anfangen wollten, ne? Ja. Aber ich fand, unser Warm-Up-Programm war wirklich klasse. Ja, Geräusche raten. Ja, Geräusche raten ist spitze. Jedenfalls ist es heute wieder soweit. Wir zwei, mein Gutster, setzen uns hin und klotzen einen Kampf. Und in dem Fall muss man aber ehrlicherweise sagen, du hast ihn schon gesehen, sonst wüsstest du ja auch gar nicht, dass es ein guter Fight ist. Nee, das kann man nämlich nicht vermuten. Mhm, gerade da, du kannst es schon mal vorwegnehmen. Im Schwergewicht ist es ja nicht immer der Fall, dass es ein guter Fight wird. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich gehe mal davon aus, es ist kein First Round 5 Second Knockout. Nee. Aber ich bin gespannt, wirklich. Ich bin gespannt. So, ich muss hier erstmal noch, ich habe ein Polohemd an. Das eignet sich nicht so gut zum Podcasten, deswegen werde ich es ausziehen jetzt, Chris. Kannst du ja mal applaudieren, solange ich es ausziehe. Nee, das verbitte ich mir, denn in der vorletzten Ausgabe wurden auditive Mitschnitte getätigt, die ich nicht agreed habe. Ich bin nackt. Ja. An dieser Stelle kann ich verkünden, ich habe mich Mark Hunt und Bigfoot Silver optisch angepasst und habe mich obenrum freigemacht. Hauptsache, du hast dich nicht Bigfoot Silvers Gesicht ein bisschen angenähert, weil. Nee, das, da ist, also. Da hat er weit einen Vorsprung, das stimmt. Da hat er einen Vorsprung. Ja. So, jetzt aber mal hier zum Eingemachten. Mhm. Liebe Fight-Jungfrauen. Liebe The Fight Jungfrauen, falls ihr noch nie zuvor mit uns zusammen so eine schöne The Fight Ausgabe genossen habt, dann ist hier die Anleitung, wie es am besten geht. Ihr geht auf ufc.tv, sucht dann, je nachdem, wann ihr das Event hier oder diesen Kampf mit uns gucken wollt, ich weiß gar nicht, im Event-Replay ist es jetzt aktuell. Ich denke mal, wenn man das später anhört, findet man es über die Suche. Sucht also die UFC Fight Night Hunt vs. Bigfoot. Ja. Wählt den Kampf Hunt vs. Bigfoot. Und ihr müsst aber aufpassen. Ihr müsst unten auf die Matchcard gehen und dann müsst ihr ganz schnell vorbeigucken. Im Prinzip, ihr müsst auf Watch This Fight klicken. Ja, also das Ergebnis steht nicht dran, aber es stehen natürlich ein paar Daten dran. Ja. Die das Ganze verfälschen könnten. So den, also ich meine, wenn da jetzt halt steht, keine Ahnung, zum Beispiel, das Takedowns 15-0. Ja, das wäre zum Beispiel ein kleiner Hinweis darauf, wie der Kampf verlaufen sein könnte. Ja. Ja. Also, wenn ihr da seid, dann klickt ihr aufs, achso, ihr müsst ja erstmal Markers anschalten. Also bei Markers muss on stehen. Ganz wichtig, bei Markers muss on stehen. Ricky, ich habe eine kurze Frage. Könnte es sein, dass es die letzte The Fight-Ausgabe ist? Wieso? Ab Januar haben wir einen neuen Player und bin mal gespannt, ob wir das dann überhaupt technisch so hinkriegen. Mit UFC Network. Ach so, ja, da findet man. Vielleicht ist es, also ich weiß nicht. Da findet man immer Möglichkeiten. Das geht schon irgendwie. Okay. So, jetzt dann nochmal von vorne. UFC.tv, das Event Fight Night Hunt vs. Bigfoot auswählen, dann den Kampf ansteuern. Hunt vs. Bigfoot geht am einfachsten, wenn ihr ein bisschen, wir Mac-User sagen ja hochschiebt, ihr Windows-User sagt nach unten scrollt, dann klickt ihr auf... Windows-User sagen grundsätzlich erstmal, bevor wir das Scheißding hochfahren, verdammte Dreckspisse. Ja, ich gehe davon aus, dass das mittlerweile... Das ist eine Art Segnung, dass es noch läuft. Diese dumme Scheiße hier. Aber ich werde mir nichts Neues holen, solange dieses dumme Scheißding noch geht. Ja, wäre schön, wenn es irgendwann mal damit anfangen würde. Ja, aber definitiv wird es ein Apple haben. Aber das Ding läuft noch und ist ja erst 2 Jahre alt und von daher... Nee, 3 Jahre. Scheiß drauf. Also, dann fangen wir nochmal an. Nein, also Watch This Fight, klickt ihr dann... Das steht direkt über so ein paar Statistiken über den Kampf Hunt vs. Bigfoot. Und dann, wie gesagt, Marcos auf On, klickt ihr auf das blaue Mannequin. Wenn ihr so drüber hubert, steht dran Walkout. Mhm. Und da dann draufklicken und nichts machen. Das ist einfach genauso, wie es ist. Im besten Fall dreht sich in der Mitte so ein kleines Rädchen. Das verwirrt aber, muss ich schon sagen. Man denkt immer, ja, wann hat es denn gebuffert? Wann ist es denn fertig? Nee, ja. Es hört nicht auf. Habe ich auch am Anfang gedacht. Da saß ich hier 14 Tage. Es ist auch manchmal so, dass du unten im Player kein Play-Symbol, sondern ein Pausezeichen eingeblendet bekommst, was dann auch erstmal ein bisschen verwirrt. Wie ist das jetzt hier? Läuft das jetzt oder läuft das jetzt nicht? Der Player ist nicht der geilste, aber... Mal ganz ehrlich. Ich finde diese Markerfunktion finde ich eigentlich wirklich spitze. Auch die Corner-Geschichte finde ich gut. Aber grundsätzlich das Gerüst, das ist ein bisschen filmschig, sagt man bei uns in Norddeutschland. Ach so, sagt man das bei euch? Filmschig. Schön. Das ist aber schön. Mhm. Gut. Was trinkst du? Katzenbeißer? Ja. Restbeißer heute. Ich trinke österreichischen Katzenbeißer im Prinzip. Red Bull trinke ich. Schön. Das freut mich. Ich wollte noch ganz kurz sagen, ich bin heute Morgen aufgestanden, habe mir den Main Event angeguckt, nur den Main Event, den Rest der Karte habe ich noch nicht geschaut, weil ich davon ausgegangen bin, dass das geht relativ schnell hier seinen Weg. Und ich bin natürlich für Mark Hunt, ganz klar, habe ich ja auch in unserer Ausgabe, der Prediction-Ausgabe gesagt. Und ich war wirklich hin und weg so sehr, dass ich sogar eine halbe Stunde zu spät zur Arbeit gekommen bin. Aber ja, lange Rede, kurzer Schwachsinn. Chris, ich würde fast vorschlagen, wir fangen an. Wichtig ist für dich, dass du ein bisschen mitpunktest, wie immer, damit wir gucken, was der Chris so, wie der Chris die diversen Runden so bewertet und dann ja, was ich zu den diversen Runden sage. Und vielleicht könnt ihr das ja dann mit eurer Meinung abgleichen, Chris. So machen wir es, oder? Ja, hast du eine schöne Stimme hast du heute. Eine Erzählstimme. Bigfoot. Heißt ja, glaube ich, großes Essen, ne, Bigfoot? Großes Essen, ja. Wieso? Hm? Wieso fragst du danach? Fragt er mal nach. Englisch kenne ich ja nicht so richtig. Gut. Großes Essen, große Mahlzeit heißt das im Prinzip. Ist ja aus dem Brasilianischen übersetzt. Von mir aus können wir. Große Mahlzeit. Große Mahlzeit. Also, ja. Das Kommando, das internationale Startkommando ist hier 3-2-1 los. Bei los ist der Auslösebutton zu betätigen. Und dann halt in Deckung gehen, ganz klar. Wir versuchen das hier wieder, hoffen, dass technisch alles funktioniert. Und wie gesagt, bei diesen Fight-Ausgaben ist uns im Endeffekt eure Rückmeldung mit am wichtigsten. Ja. Denn es könnte ja sein, dass der ein oder andere der Meinung ist, Leute, aber diese Fight-Ausgaben, die braucht es nun wirklich nicht. Und sollte das so sein, ist das natürlich eine Meinung, die uns am Arsch vorbeigeht. Sprich, ihr schaltet am besten jetzt schon ab, für alle anderen kommt jetzt der Countdown. Chris, das schließt dich mit ein. Ist dein Finger locker? Ja, Huvert schon. Gut. 3, 2, 1, los. Und die Musik ertönt. Bigfoot Silver schreitet zum Oktagon, Chris. Man sieht ihn. Und Chris, bevor du jetzt was sagst, ganz wichtig, Bigfoot Silver ist ja dafür bekannt, dass er das Tanzen neu erfunden hat. Ja. Und ich hoffe, dass er uns auch jetzt wieder mit einem schönen Bigfoot Silver Tanz beglückt. Da geht's schon los. Entschuldigung, dass ich dir reinreden muss, aber das ist für mich immer eines der Highlights, wenn Bigfoot Silver zum Oktagon marschiert. Da geht's schon los ein bisschen. Aber man muss auch sagen, Bigfoot Silver und Andrea Petkovic, die Tennisspielerin, die ja nach ihren Siegen auch mal so einen Tanz, eine Tanzanlage loslegt, die sind ja amtierende Europameister im Foxtrot. Ist das so? Das ist wirklich so. Das ist wieder mehr Wert, den man einfach aus diesem Podcast rausnimmt. Ich muss jetzt aber mal kurz gucken. Du musst gucken. An irgendwen erinnert mich der Typ links hinten neben Bigfoot, der jetzt wieder im Bild ist. Kahlrasierter Kopf. Ja, meinst du den mit der... Der hinter der Fahne jetzt ist. American Top Team Fahne. Ja, links neben der Top ist Toffels. Big Foot Silver ist jetzt in absoluten WWE-Mode hier, du fast schon. Das ist ein schöner Mann. Ist ein wirklich unglaublich schöner Mann, muss ich sagen. Das T-Shirt, da habe ich schon mal modischere Erscheinungen gesehen, aber... Das ist, glaube ich, davon, also in Müller, Drogerie Müller, gab es früher so 17 T-Shirts für 5 Mark. Ich glaube... Ja. Ja. Von Truth of the Loom, ne, glaube ich, da gab es so einen 10er-Pack. Irgendwie sowas. Ich gucke jetzt immer noch den Glatzkopf, vielleicht erinnert er dich an Clover Teixeira, kann das sein? Nee. Ach, ich weiß, dann meinen wir einen anderen. Bist du immer noch der Meinung, dass du gerne mal mit Stitch Weihnachten verbringen möchtest? Ja, es ist übrigens auch Clover Teixeira, wie ich gerade erkenne. Oh. Siehst du? Dann, tatsächlich. Dann habe ich ihn doch nicht erkannt. Und so, mit Stitch Weihnachten zu verbringen, das ist auch so immer. Was sagst du? Das macht ja Benson Henderson auch mal. Bevor er sich das Shirt auszieht und sich nochmal in die Kauleiste gucken lässt, gibt es nochmal ein Stoßgebet. Nee, das ist kein Stoßgebet bei Benson Henderson. Chris, der justiert ja seine Augen. Weil er sich praktisch für 25 Minuten auf einen Punkt konzentrieren muss, ist das so eine Art Vorjustierung. Ja. Also bei Bigfoot Silver ist halt wirklich, irgendwie ist da alles völlig aus dem Ruder gelaufen. Also das ist, da passt nichts zusammen. Das ist wirklich, der Kopf passt nicht auf den Körper, die Arme passen nicht zum Körper. Das ist ein ganz eigenartiger Mensch. Und auch ja, die Füße, das ist wirklich abartig, wie diese Füße da an diesen Beinen dran hängen. Das sieht wirklich aus wie draufgeklebt. Nein, die sehen aus wie diese Schwimmflossen, die man sich so als Kind früher dran gemacht hat. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das qualifizierte UFC, also zum Beispiel sollte die UFC jemals im deutschen TV übertragen werden, ob wir uns mit diesem Podcast hier auszeichnen, jemals einen Kommentatorplatz da irgendwie zu ergattern. Man weiß es nicht, wäre natürlich eine Frage zu stellen, aber ich sehe da ganz positiv entgegen. Ja, Bigfoot Silver erinnert mich immer so ein bisschen an Giant Gonzalez, erinnert er mich. Giant Gonzalez hätte ich jetzt auch fast gesagt, an Valuyev. Nicht unbedingt jetzt unbedingt optisch, sondern Valuyev ist ja auch ein Freak of Nature gewesen und hat dadurch auch viele Vorteile gezogen, ne? Ähnlich wie Bigfoot Silver. So, jetzt müssen wir mal kurz mal hören, wenn Mark Hunt kommt, dann flippen die Leute bestimmt aus. Mach mal ein bisschen hier Stimmung in die Bude. Ja, es passiert ja nicht genau das Gegenteil. Alle sind total ruhig. Das ist ein bisschen komisch. Aber ich mag ja Mark Hunt, weil... Weißt du, ist ein verkappter Samoan, oder? Ja? Ist ein verkappter Samoan. Er ist, heißt ja, also ist ja auch sein Spitzname. Ja, echt? Ja. Verkappter Samoan. Nee, aber auch was ich eigentlich kurz hinaus wollte, weißt du, ich glaube, warum Mark Hunt so beliebt ist, er sieht halt wirklich aus wie dieser couchfressende UFC-Fan, der es halt irgendwie da in so ein UFC-Oktagon schafft und jetzt... Meinst du, die Professional Incarnation of Kevin James oder hier was? Hier kommt's Boom. Ja, irgendwie schon, oder? Also, er sieht ja schon ein bisschen unorthodox aus für so einen UFC-Fighter. Ja, absolut. Big Country zieht ja wahrscheinlich da auch großartig genau. Sein. Ne? Genau, da können sich halt viele mit wieder oder mit identifizieren. Und obwohl, natürlich kann man das schwer mithalten bei Big Country. Und natürlich ist auch dieses beherzte und kämpferische, was er an den Tag legt und einfach dieses Nicht-Aufgeben und ja, das ist halt einfach immer beeindruckend. Oh, einen pinken Schlüpper hat er an. Gab es da zwei Entrance-Ways? Das ist oft so. Irre. Das ist oft so. Das machen die, warum machen die das eigentlich? Das wäre mal interessant. Vielleicht geht's irgendwie, das hat das jetzt nicht zu tun, dass die einen aus der Kabine kommen, die anderen aus der Kabine, aber das wäre ja... Naja, warum? Also, ist schwer, ich glaube, das hat einfach nur Showgründe, oder? Das weiß ich gar nicht. Also es ist ja nicht üblich. Also das hast du ja jetzt beim Boxen oder so, hast du das ja auch nicht, dass du mehrere Zugänge hast. Aber dafür hast du beim Boxen oft bei RTL so Plastikglocken. Ja, die sind schön. Plastikglocken und dieses rhythmische Feuerwerk am Ring. Könnte ich dem jetzt eigentlich irgendwie eine Verwarnung geben, dem Typen, dass er mir meine Frisur kaputt gemacht hat? Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt zu Dana White gehen und sagen, das war eigentlich Teil meines Gimmicks, schöne Frisur. Ja. das so wichtig ist heute Abend. Vielleicht auch der falsche Ansprechpartner, wenn man über Frisuren spricht. Das wahrscheinlich. Ja, das Mark verstehst Hunt. Ich Ach, mag ich ihn. Das ist richtig heiß, muss ich sagen, Ricky. Ja, ich mag Mark Hunt sehr. Ich habe mich auch geärgert, dass er gegen JDS verloren hat, aber es war jetzt auch nicht überraschend. Nun, da ist aber schon einiges passiert, sehe ich da. Ja, es sieht so aus. Ich habe vorhin mal den Damenkampf mir versucht anzuschauen. Bin ich aber leider eingeschlafen. Kleines Nickerchen gehalten. Oh, Mark Hunt auch schon 39. Ja, der ist schon. Also ich habe von dem wirklich schon vor Ewigkeiten gehört, als er noch im K1 ganz groß war. Grand Prix Champion habe ich gerade gelesen. Siehst du? Und die Geschichte ist natürlich schon oft erzählt worden, dass er eigentlich von der UFC gebeten wurde, seinen Vertrag praktisch, dass man ihm sein Geld gibt und dass er sich verpisst. Und er hat gesagt, nö, wenn ich von euch Geld kriege, will ich dafür auch kämpfen. Und dann begann erstmal so eine kleine Katastrophe. Er hat nämlich alles verloren. Und dann begann so seine ganz persönliche Cinderella-Story. Und er hat 4 Kämpfe in Folge gewonnen. Und hätte er JDS besiegt, dann, wer weiß, was dann passiert wäre. Zu Bruce Hearn. Live from down under. Dann halt's Maul. Das hast du jetzt den Spitznamen gehört. Ja, ich bin überrascht. Super, Simone. Bestätigt mich. Oh, ich möchte ihn nochmal hören. Speak to the brothers, commands at all times and protect yourselves at all times. Let's have a good, clean, fair fight. If you want to touch gloves, do it now. Back to your corners. Also mein Stream lackt leider ein bisschen. Wahrscheinlich habe ich schon ein bisschen Delay gegenüber dir, aber. Soll ich kurz Päuschen machen? Nö, lass mal laufen so. Okay. Wir werden jetzt einfach mal hier in die Action reinstarten. Ganz kurz vielleicht markant für alle, die ihn nicht kennen. Wir sind ja der Podcast für die neuen UFC-Fans. Der Podcast ist klein, Mann, jetzt sind wir doch ehrlich. Und ja, los geht's. Also Mark Hunt zeichnet sich halt aus durch seine unheimlich starke Knockout-Power. Also der Typ hat wirklich eine Faust wie eine Dampframme und ist immer gefährlich, selbst wenn er wirklich schon völlig am Ende wirkt. Eine rechte oder linke von ihm kann dich töten. Das ist jetzt kein Spruch, das ist so. Oh, schöne Werbung auch mit Fast and the Furious 6. Selten war eine Werbung so passend. Ja, ja. Du meinst Rise, Son of Rome. Ja, ist ganz kurz noch was zu Antonio Silva. Bei ihm, natürlich, der er hat auch eine gewisse Knockout-Power, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er irgendwie der stärkste Knockout-Heavyweight-Fighter ist, den es so gibt. Aber Ground and Pound ist bei ihm Wahnsinn. Also du möchtest nicht, dass, aus mehreren Gründen möchtest du das nicht, dass Bigfoot Silver auf dir drauf sitzt. Also ich meine, das ist großartig. Ich meine, ich hätte gerade Octagon Zeit den Cleaner gesehen. Guck mal da, hinterm Referee, da sitzt der Cleaner aus Breaking Bad. Ja, ist er. Ja, das ist auch vielleicht. Kann sogar sein. So, hier natürlich erstmal das altbewährte Abtasten, aber man sieht schon diese Schwinger, die da kommen vom Mark Hunt. Die Haymaker. Die wirken zwar immer ein bisschen unkoordiniert, aber der weiß schon ganz genau, was er tut. Es wirkt manchmal einfach so, als ob er einfach mal drauf losrennt und einen wegzudreschen, aber ich glaube, der weiß ganz genau, was er macht. Und kann ich mir auch gut vorstellen, sonst ist es relativ fahrlässig, so einen Sport beruflich zu machen. Ja, aber. Kann man ja auch bei Big Country manchmal denken, dass wenn er diese Überkopfschläge macht, Da denke ich mir auch manchmal, der sieht ja gar nicht, wo der hinschlägt. Aber kommen auch oft an, ne, die Dinger. Ja, weil, wobei bei Big Country mich ja immer die Jiu-Jitsu-Skills wirklich beeindrucken. Mhm. Bei so einem Mann, Black Belt, Jiu-Jitsu und auch, also, wenn er es dann mal anwendet, ist es auch beeindruckend. Aber es meistens, sieht aber auch wirklich aus, wenn man es nicht erwartet. Aber meistens versucht er natürlich mit seiner Knockout-Power zu punkten. Erste Kombination, die zwar auf die Deckung ging, aber mit Sicherheit. Ich punkte mit übrigens, Ricky, ne? Hat man ja gesagt. Ja, ja. Man merkt halt auch den Respekt von Bigfoot Silver. Was ist denn da los? Ja, da geht zum ersten Mal bergab für den guten Mark Hunt. Ah, zum ersten Mal bergab? Ist das schon ein kleiner Spoiler, Ricky? Ja, naja. Das Knie, das hat aber auch schon, oder? Hat das gesessen? Ich muss lauter machen, tut mir leid. Ja, also, das wollte ich noch kurz sagen. Bigfoot Silver hat sich für mich gerade im Kampf gegen Alistair Overeem auch durch seine Zurückhaltung in den ersten Runden so ein bisschen ausgezeichnet. Und das ist natürlich gefährlich, weil bei Mark Hunt wirst du nicht allzu viele Chancen bekommen, später nochmal aufzudrehen. Also wenn er dir, wie gesagt, eine reindonnert, dann ist es in der Regel so gut wie vorbei. Und ist natürlich die Frage, wie du hier vorgehst. Wenn du jetzt zu sehr nach vorne gehst, besteht die Gefahr ja auch, dass er dir eine reinzimmert. Also es ist ein gefährlicher Gegner einfach. Markant ist aber nicht der größte Stamina-Gott, oder? Also kann ich mir vorstellen, dass der in der fünften Runde relativ auch am Hecheln ist. Ja, das... Also so, kann so ich schätze ich ihn gerade ein, weil er auch schon am Pumpen ist. Ja, pass auf, kann man mal ganz schwer einschätzen, weil auch ein Velasquez... Ein Velasquez ist auch in der fünften Runde ganz schön dann am Stock gegangen. In beiden Kämpfen gegen JDS. Also ich will nicht sagen, ja, am Stock gegangen ist vielleicht übertrieben. Was chanten die da? Am Stock gegangen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er hat definitiv dann schon zu pumpen gehabt. Deswegen. Verstehst du, was sie da mal chanten? Ich glaube, dass Mark Hunt schon relativ fit ist. So, jetzt zu den Chants. Ich habe sie nicht verstehen können, das, weil ich hier meinen Ton auf sehr leise habe. Okay. So, und Bigfoot Silver natürlich mit Leg Kicks. Da kann er so ein bisschen seinen Reichweitenvorteil auch ausspielen. Ja, und genau. Ist ganz clever. Und das ist hier, Chris, muss ich dir auch kurz sagen, schon interessant, dass Mark Hunt den Takedown verhindert gegen Bigfoot Silver, weil eigentlich Mark Hunt da seine Schwächen hat, definitiv, und Bigfoot mit Sicherheit oder seine Vorteile haben sollte. Muss man ganz klar sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mark Hunts Intention ist, Bigfoot Silver nach unten zu bringen, oder? Weil Ground and Pound, gibt es da einen besseren als Bigfoot? Ja, das schon. Aber in dem Fight würde ich schon sagen, favorisiert. Ja, ja, klar, das ist schon seine Stärke, aber ich meine, Mark Hunt hat halt ja auch seine Power, und wenn der Bigfoot Silver zu Boden bringt, kann er die natürlich auch anwenden. Wobei Mark Hunt in der Regel hat das dann nicht mehr nötig, ja. Der haut dich halt einmal und dann war's das. Ja, interessante erste Runde, 10-9 vote ich die für Bigfoot Silver. Ja, ich finde sie auch relativ eng. Aber die signifikanteren Aktionen hatte meiner Meinung nach Bigfoot erst mit dem Niederschlag, dann mit dem Knie. Ja. Und groß zugelassen hat er ja nicht. Ne? Darf ich kurz zuhören hier? Du darfst gerne zuhören. Ich gebe auch 10-9 die Runde an Bigfoot Silver. Aber wie du schon sagst, ist eine sehr, sehr enge Runde. Aber ja, mit leichten Vorteilen dann doch für Bigfoot Silver. Du wolltest ja kurz zuhören, dann kannst du uns kurz erzählen, was hier besprochen wird. Now it's time to Hispanic. Ach, okay, stimmt, es war Portugiesisch. Dann, das bringe ich dann in meinem Portugiesisch-Podcast, der jetzt hier am Dienstag immer kommt. Ja, super, Simone, Mark Hunt. Natürlich braucht er... ach doch, der hat einen Stuhl. Der Körper hat den Stuhl nur verdeckt. Ach, ich mag Mark Hunt. Da ist wieder dieses komische Ekelmonster von... Hängt bei dir das Bild auch gerade? Ja, von Ring Girl. Bei mir ist auch Standbild, ganz ruhig. Ich finde die wahnsinnig hässlich, dieses Octagon. Komisches Gesicht, der Rest ist schon nicht schlecht. Ja, komm. Was soll denn das jetzt? So, wir sind schon in der zweiten Runde. Mhm. Aber du siehst auch bei Mark Hunt, seine komplette Kampfhaltung ist halt immer, ich stehe da, lauf auf dich zu und hau dir aufs Maul. Man merkt so richtig, dass er immer nur auf diesen Moment lauert, seine rechte oder seine linke ins Ziel zu bringen. Bevorzugt die rechte. Ja, why not? Wenn das... Ja. Und Silver, finde ich, macht es halt auch gut. Er lässt sich darauf nicht ein, bringt ab und zu die Leg Kicks, mit denen er mit Sicherheit punkten kann hier, und versucht erstmal, siehst du, hier wieder die Leg Kicks, seine Distanz zu finden. Aber gute Beinarbeit von Bigfoot Silva, mal ohne Scheiße. Geht immer in die Knie, immer im. Das Footwork ist super. Das ist kein schlechter. Aber was ich noch mal kurz ansprechen muss, graue Schläfen bei Bigfoot Silva habe ich so noch nicht erlebt. Ja. Wird er weise? Der Grauschläfrige nennt man ihn auch. Ja, ich glaube auch, der Grauschläfrige. Aber hier hast du die Wahnsinns Legkicks da gesehen. Das hat Mark Hunt wirklich zugesetzt, gerade der eine Legkick. Unten so unterhalb der Wade. Und ich finde, das macht Silva wirklich, wirklich gut. Er versucht, die Distanz zu halten. Ja. Und überpaced hier nichts oder sonst irgendwas. Versucht nicht zu brawlen. Er ist doch gut. Oh, jetzt. Jetzt kommt er. Ja, das ist genau der richtige Moment. Bigfoot Silva nicht das Heft in die Hand zu nehmen, weil ich glaube, er sich auch gut vorstellen kann, dass er definitiv bessere Konditionen hat. Und wieder Mark Hunt übrigens mit einer guten Takedown-Defense, was mich wirklich beeindruckt. Also das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Wieder der Legkick von Bigfoot Silva. Ja, also sowas, was Kondition angeht. Oh, schöner. Was Kondition angeht, ist ganz schwierig immer, finde ich, einzuschätzen. Also ich glaube, da macht auch viel das Momentum in dem jeweiligen Kampf dann aus. Also, weißt du, dass du halt eben nochmal für eine Runde dann vielleicht mehr Puste hast, als du beim letzten Kampf hattest, aus welchen Gründen auch immer, weil du jetzt dich gut fühlst oder du das Gefühl hast, du kannst dir halt was reißen. Mit Sicherheit beleben dich auch Erfolgserlebnisse, ne? Ja, und wenn das ist auch, ja, Entschuldigung. Ja, wenn du jetzt Treffer machst, dann denkst du dir, ja Mensch, es läuft, und dann machst du wahrscheinlich mehr Aufwand und es fällt dir leichter, mehr Aufwand zu machen, wenn du Erfolgserlebnisse bekommst. Und das ist auch schön interessant von Bigfoot. Beide kommen aus einer Niederlage, beide ausgenockt, und da gibt's ja die alte Regel, immer nachdem du ausgenockt wurdest, ist dein nächster Kampf noch schwerer, weil du weißt, du kannst ausgenockt werden und bist einfach ein bisschen vorsichtiger. Aber hier sieht man das eigentlich, also ich finde, Bigfoot Silva macht das richtig, richtig gut hier in den ersten beiden Runden. Tapsiges Bärchen. Starke Rechte von Mark Hunt. Und das sind die gefährlichen Schläge, die willst du nicht kassieren. Die willst du nicht kassieren. Was natürlich Bigfoot Silva auch ausgezeichnet hat, im Kampf gegen Cain Velasquez, im ersten Kampf gegen Cain Velasquez, er hat unheimliche Nehmerqualitäten. Mhm. Er hat dafür auch so ein bisschen gesorgt, dass man Cain Velasquez Knockout-Power so ein bisschen abgesprochen haben. Weil er halt so viel eingesteckt hat und man wusste nicht, ist jetzt Silva derjenige, der so viel einstecken kann, oder wieder ein starker Konter von Silva, oder ist Cain Velasquez auch zuletzt gegen Alistair Overeem mitbekommen, dass Bigfoot Silva schon das ein oder andere fressen kann. Ja. Und immer wieder die Legkicks, darauf muss ich wieder hinweisen, gerade eben auch von wieder so ein Legkick immer unterhalb der Wade, die sind giftig, die tun weh und die sorgen dafür, dass du halt mit deinem Bein dann auch nicht mehr ganz so weit nach vorne gehst. Natürlich. So, wieder hier. Hast du gesehen? Ja. Ja. Macht dich mürbe und ja, kann mir auch gut. Oh, kann mir auch vorstellen, dass es halt definitiv nach 1, 2, 3 Runden extrem schmerzt, ne? Ja, denke ich mir auch. Also ich will jedenfalls von diesen Riesenkranken da unten keine verpasst bekommen. Weil die Füße Knieschmerzen sind nicht schön. Kindersärge, wa? Und Bigfoot Silva arbeitet ganz viel mit den Füßen. Ich glaube, das ist praktisch eine Art Taktik fast schon hier, dass sie gesagt haben, arbeite mit deinen Beinen. Und wenn du eine Chance siehst, dann feuer deine rechte und deine linke Kombination da ab. 1-2, 1-2. Und man sieht es immer wieder, wenn er diese Öffnung sieht, dann geht er ab wie eine Granate, Bigfoot Silva. Oh, was war da los? Was war da los? Ja, das sind die Legkicks. Diesmal von Bigfoot. Das sind die Legkicks von Bigfoot Silva. Die wirklich, das ist jetzt der 7. oder 8. Legkick gewesen auf dieselbe Stelle. Markant wirkt ein bisschen angeditscht. Er hat auch jetzt seine Standform geändert. Genau, geswitcht. Oh, fast auf die Klöte. Das ist eine gute Taktik, die Silva da an den Tag legt. Absolut. Hält dir den Gegner weg, der eben so stark ist, wenn er im Infight ist. Und du punktest damit natürlich. Weil Mark Hunt fällt in dieser zweiten Runde schon deutlich weniger ein als noch in der ersten. Chris, wie wertest du die Runde? Schwierig. Ganz schwierig. Ich sage aber 10-9 für Bigfoot Silva. Da gehe ich mit dir, Condré. Weil ich fand sie sehr, sehr, sehr, sehr schwer, aber beide waren aktiv. Du hast ja völlig recht, was wir mal in einem nie veröffentlichten Podcast erzählt haben oder was du da sehr treffend gesagt hast. Guck mal, jetzt kühlen sie das Knie, das linke angegriffene Knie. Ja, was du mal sehr schön gesagt hast bei diesem Women's Fight von dem Tough Final, dass wenn du auch im Clinch bist oder so, wo piept denn das hier? Das ist, glaube ich, in der Übertragung. Dass man, auch wenn man im Clinch ist oder so, definitiv auch immer mal ein paar Schläge abgibt, dass man aktiv wirkt, weißt du? Ich glaube, das ist Bigfoot Silvers Uhr, die abläuft, Chris. Hier war wieder der Kick nochmal in der Zeitlupe zu sehen. Die sind giftig. Ja, die sind giftig, ja. Und du hast das Gefühl, dass der nur mit diesen Kicks einen Kampf gewinnen könnte hier. Wenn er immer wieder diese Kicks bringt. Er humpelt. Markant humpelt. Okay, das ist natürlich scheiße, ne? Ja. Markant, was ich jetzt so mitbekommen habe, ist ja jetzt nicht das unfassbare Beinwunder jetzt in Sachen Bewegung oder so und vor allen Dingen auch nicht von den Kicks, ne? Also da ist er auch nochmal gelähmt. Aber schöne Kombination jetzt hier von Markant. Ja, man muss natürlich jetzt darauf achten, wie er den Fuß noch belasten kann. Und Bigfoot Silver geht weiter auf den Fuß. Und der Takedown von Markant, das ist beachtenswert. Und nochmal kriegt der Bigfoot Silver zu Boden Markant. Das macht er stark. Ja. Aber Bigfoot Silver auch. Eigentlich hat jetzt Markant, ja, sich gedacht, das kann so jetzt nicht die nächsten drei Runden weitergehen, dass er mir mein Knie hier weiter bearbeitet. Ich muss es jetzt im besten Falle beenden. Ja, er muss jetzt alles nach vorne werfen, das ist richtig. Weil sein Fuß mit Sicherheit nicht besser werden wird. So. Da macht man dir wirklich nichts vor. Ja, also besser habe ich mit Sicherheit nicht. Eruiert. Vielleicht empfehle ich mich damit doch so ein bisschen für UFC-Ausgaben im deutschen Fernsehen. Erste-Hilfe-Sanitäter. Oder so. Also beiden. Man wird mich auf jeden Fall sehen. Ja. Denke auch. Und jetzt wieder der Clinch an den Käfig. Aber auch wieder stark von Markant. Ich finde die Takedown-Defense gut von ihm. Wirklich gut. Aber der Schlipper stört ihn. Ja, der ist fragwürdig, das Ding. Also, kannst du nicht machen. Kannst Markant nicht. Gefällt mir jetzt deutlich besser, auch wenn es jetzt nicht irgendwie gerade die effektivste Art und Weise zu kämpfen ist, aber vielleicht hat ihm jetzt irgendwie das Ganze mit dem Bein so ein bisschen klar gemacht, ich muss jetzt hier mehr investieren, riskieren. Also auch wenn du jetzt das komisch finden wirst, aber ich habe ja schon einige Markant-Kämpfe gesehen und er wirkt jetzt so, wie ich ihn kenne. Hat so eine wackelige Art, du denkst immer, der wackelt. Mhm. Und dann kloppt der da so einen Schlag raus, der für dich gar nicht so extrem aussieht, aber da bricht er halt mal so einen 2,5 Meter Mann einen Kiefer mit. Das ist so unfassbar, der Typ. Hier auch der Uppercut, wenn der voll reingeht, du. Und wieder jetzt hier von Markant. Der Kick von Bigfoot und instant die Faust. Der Punch von Markant. Er ist ein guter Boxer. Ich würde Markant auch ehrlich gesagt mal gerne im Boxen sehen, also gegen höherklassige Gegner, weil er hat diese Knockout-Power, die ist unfassbar. Hat er denn auch Nehmer-Qualitäten? Die hat er. Hast du ja auch gegen JDS gesehen, finde ich. Dann. Oh, schöne! Zwei heftige Schläge von Markant. Die haben gesessen, da kannst du sagen, was du willst. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Wobei der Gesichtsast. Oh! Knockout! Und die sitzt volle Kanone. Und dann gucken wir mal, Markant geht jetzt in Ground and Pound. Und schlechte Position für Bigfoot Silver da mit dem Kopf am Käfig. Mhm. Bist du ein bisschen bewegungslimitiert. In der Top-Position, das ist ja der Wahnsinn. Die ersten beiden Runden waren, in Anführungsstrichen, relativ souverän für Bigfoot. Und dann kommt, wie du gesagt hast, diese krachende Rechte. Ja, er braucht sie halt nur einmal. Das ist das Geile, wenn du so eine Power hast. Jetzt kommen die roughen Elbows. Oh, scheiße. Aber allein das schon ist ein Indiz dafür, dass, finde ich, was Bigfoot Silver für Nehmerqualitäten hat. Cut unterm linken Auge vom großen Essen, von der großen Mahlzeit, Bigfoot. Ja, also Markant, da fehlt ihm dann natürlich schon auch ein bisschen die Power. Da kann man das vielleicht wieder auch mit reinbringen, was wir zu Beginn uns gefragt haben. Aber warum ist denn da Werbung für Fast and Furious 6? Das ist ja schon ein Jahr alt. Ja, in Australien kommt ja jetzt auch nächsten Sommer Dirty Dancing ins Kino. Mhm. Also, warum nicht? Noch eine Minute auf der Uhr und... Boah. Also ich habe leider immer mal wieder Bildaussetzer. Das liegt daran, dass ich bin jetzt erst bei einer Minute. Jetzt bin ich erst bei einer Minute. Okay, ich bin bei 55 Sekunden. Ja, vielleicht machst du eine 5 Sekunden Pause oder 4, dass wir wieder gleich auf sind. Klaffer, oh, ich habe 40 Sekunden Pause gemacht. Ich bin jetzt bei 47. Ich auch. 46, 45. Klaffer Teixeira bewundert fast schon diesen Kampf. Oder er schläft ein, eins von beiden. Er träumt ein bisschen, ich denke auch. Ja, genau. Und zwar, dass er John Jones so am Boden hat. Ja, genau, dass John Jones da liegt. Ist ja jetzt endlich das Kampfdatum bekannt gegeben worden. Sprechen wir am Dienstag drüber. Oh. Ja, markant. Es gelingt ihm aber weiterhin, Bigfoot Silva am Boden zu halten. Und Silva versucht sich natürlich jetzt hier in die vierte Runde fast schon zu retten. Natürlich. Und man darf dieses Ground and Pound wirklich nicht unterschätzen von markant. Das sieht manchmal irgendwie nicht so extrem aus, aber der Typ ist eine Maschine. Heftige Elbows. So. Aus. Chris, was sagst du? Klasse Runde, natürlich. Du fragst mich natürlich, ob es ein 10 zu 8 ist, oder? Das ist die Frage. Ist das eine 10 zu 8 oder ist es eine 10 zu 9? Ich würde, kann ich dir ganz genau sagen. Ja? 10 zu 9. Also, was man sagen muss, ist natürlich, dass er gut die Hälfte dieser Runde oder die Hälfte dieser Runde wirklich dominiert hat. Mhm. Aber ich würde auch zur 9 zu 10 tendieren. Es ist knapp an der 8 zu 10, ist schwierig, aber ich würde auch zu 9 zu 10. Mhm. Also wir sind da beide wieder. Da werden schon die Füße hochgenommen. Ja, und jetzt achte mal auf die Füße da. Das ist doch nicht mehr normal. Die sind so groß wie der Körper vom Trainer. Fehlen nur noch ein paar Haare oben drauf, dann könnte er bei den Hobbits mitspielen. Der fährt mit zwei Container-LKWs, fährt der seine Hausschuhe durch die Gegend. Ja, oder? Ja. Schlipper. Guck mal, markant, er steht schon wieder, er möchte, er will. Naja, vor allen Dingen anscheinend auch. Höre bitte mal auf die Crowd, die völlig durchdreht. Ja. Und markant sieht so cool aus. Ja, das stimmt. Das ist so ein cooles Auf. Ja. Und natürlich, Silva weiß natürlich jetzt auch, ich kann jetzt ja auch keine Spielchen mehr treiben. Legkicks und so. Und wieder das Spielchen, markant. Drückt Silva an den Käfig. Only on Xbox One ist ja auch lächerlich, oder? Ja. Lese. Warum gibt es das auch auf anderen? Nee, kannst du ja im Prinzip auch gar nicht kaufen. Wenn ich ein Spiele-Publisher wäre, würde ich komplett meine Werbemaschinerie erstmal einstellen. Stimmt, kannst du eh nichts mit anfangen. Nee, kannst du nichts verkaufen. So, und jetzt kommt Bigfoot Silva, den man natürlich auch nicht unterschätzen darf mit seinen Haymakern, wie wir es vorhin gesagt haben. Markant muss aufpassen, er steht natürlich sehr offen jetzt und kassiert. Mhm. Wahrscheinlich ist es jetzt der Fight, den wir uns erwartet haben. Eigentlich gar nicht. Ich habe mir gedacht, da stehen zwei große Männer voreinander rum und einer trifft mal. Ein klasse Takedown von Markant hier. Ich dachte wirklich, die stehen sich gegenüber und dann gibt es ein paar Leckicks hier, ein paar Jabs da und irgendwann knallt halt mal einer voll auf die 12 und das war's. Wenn ich den Ring da so sehe, habe ich direkt Bock, den ganzen Event zu gucken. Ja, es wird dich keiner aufhalten. Doch, leider schon. Oh. Erkannt, jetzt wieder in der Ground-and-Pound-Position. Aber aufpassen natürlich hier, man darf nicht unterschätzen, er heißt nicht Jiu-Jitsu, er heißt Bigfoot Silva, aber er hat natürlich Jiu-Jitsu-Qualitäten und so ein Armbar wäre für Markant jetzt äußerst ungünstig. Es sah gerade fast wie ein Triangle-Choke aus, oder? Ja, ich glaube, er wollte einen Armbar ansetzen, aber es ist für mich als jemand, der gar keine Ahnung hat, auch schwer zu erkennen. Mhm. Aber man kann definitiv sagen, dass es erneut jetzt schon ein toller, toller Kampf ist, den es die UFC hier bietet. Mhm. Und wieder, oder was heißt wieder? Diesmal sind es wirklich zwei, von denen du das nicht erwartest. Die Schlagzahl der wirklich fantastischen Kämpfe ist so hoch, wie ich es noch nicht erlebt habe. Ja, es ist großartig. Und jetzt Bigfoot Silva. Er ist immer gefährlich. Du musst immer auch mal drauf achten, wenn du aus diesen Clinch-Positionen rausgehst. Jetzt ist es natürlich ein schlechtes Beispiel, aber ganz oft setzt er danach zu solchen Schlagsalven an. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen hier in diesem Kampf. Aber jetzt macht das natürlich ausgerechnet nicht. Aber wie jetzt wieder markant mit einer geilen Rechten und Silva kommt dann zurück mit einer Rechten. Ist auch getaumelt, ne? Ja, die Schläge sind Wahnsinn. Die Elbows hier von markant, unfassbar. Und noch eine linke. Oh, der Uppercut, wenn der gesessen hätte. Wahnsinn jetzt. Ist jetzt meiner Meinung nach kurz vorm Knockout. Und das Knie gegen markant, das nimmt der so. Und jetzt kommen die Schlagsalben, jetzt kommen sie. Heftige Schläge jetzt von Bigfoot, das ist ja der Wahnsinn. Und die passen, guck dir das an. Jeder andere wäre tot. Er reagiert gar nicht mehr. Doch, jetzt. Und schau dir Markant an und knallt dem die rechte da, die linke rein. Takedown-Versuch von Markant. Ziehen. Und jetzt liegt Bigfoot Silver auf Markant. So, jetzt haben wir natürlich die Elbows. Situation, die wir gar nicht haben wollten. Das Top-Game von Bigfoot Silver, ne? Ja, Pound, nicht absolut. Aber der Vorteil, dass Bigfoot Silver hier auch schon wirklich schwer zu pumpen hat. Die Schläge sind natürlich nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Markant macht das gut, versucht ihn da festzuhalten am Boden, dass er wenig Platz hat. Und das Krasse halt bei so einem Fighter wie Markant ist, der ist selbst auf dem Rücken noch gefährlich. Also auch da solltest du möglichst die Top-Position da Schläge vermeiden. Aber das ist so eine typische Position, wo Bigfoot Silver eigentlich immer von profitieren kann. Aber er kann nicht, er ist kaputt. Wir haben noch 55 Sekunden und tatsächlich... Er kommt nicht raus. Es gibt jetzt das Ground and Pound und jetzt fehlt so ein bisschen die Power, die er sonst hat. Die doppelte Hammer-Fist kommt da. Lass ich die noch sehen. Habe das letzte Mal, glaube ich, 1979 von Bud Spencer gesehen. Aber da mit zwei Bratpfannen. Und jetzt auch Markant in heftigem Damage. Das Gesicht ist voller Blut, irre. Aber auch hier Markant, was der wegschlägt, das ist unfassbar. Weil du vorhin gefragt hast, hat er Nehmerqualitäten? Ich glaube, die Frage kannst du dir jetzt selbst beantworten. Was macht er jetzt? Steckt er in den Finger in den Mund, ne? Er überprüft, ob er noch so wirklich lebt. Er lebt noch. Und noch ein Haymaker da. Wobei der fast am Hinterkopf landete. Also das ist... Aber gut. Markant quält sich in die nächste Runde. Was ist mit der Zeit? Wo ist die Glock? Ja, ist durch. Nee, jetzt. Ja, okay. Also es ist Wahnsinn. Diese vierte Runde ist ganz schwer auch wieder zu werten, finde ich, weil die erste Hälfte der vierten Runde würde ich eindeutig an Markant geben. Die zweite natürlich an Bigfoot Silver. Wie wertest du das als Ganzes? Oh, ist das schwer. Also dann lege ich mich schon mal fest. Bitte. Ich gebe diese Runde mit 10-9 an Bigfoot Silver. Ja. So, wir haben jetzt praktisch klare Verhältnisse. Silver muss eigentlich nur über diese letzte Runde jetzt kommen. Denn er hat bei uns beiden drei Runden gewonnen. Markant eine. Und rein rechnerisch wird es jetzt eng für den Gruppen. 30-27, das ist ja der Wahnsinn hier. Ja, es ist der Wahnsinn, erstens mal, was Silver nach seinen Treffern, die er einstecken musste, hier noch zu leisten vermag. Und andersrum ist es der Wahnsinn, was wiederum Markant noch einstecken kann. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass Bigfoot gar nicht selbst nur aufstehen konnte? Nee, die mussten sie hochheben. Das ist ja irre. Aber es müssen sie, glaube ich, immer. Wieso sehe ich gerade von Markant jetzt rot gefärbt? Ja, jetzt. Das ist immer, das ist jetzt alle, glaube ich, in diesen Battle-Mode umgeschalten. Dann werden die Haare rot. Ach komm, nimm die Griffel weg, Octagon. Was ist denn da los? Das habe ich nicht erlebt. Letzte Runde eines großartigen Fights. Und Mark Hunt packt hier schon wieder die Elbows aus. Und die rechte und die linke, ist das unfassbar, was der Typ da abzieht. Kombination getroffen. Irre, das gibt's doch nicht. This fight is ridiculous. Das kann ich so... Da kenne ich Lorien richtig, ja. Und Markant, das ist so abartig, wie gefährlich seine Linken und seine Rechten sind, die immer noch fliegen. Ich finde es sogar, wie Bruce Buffer da so sitzt, als würde nichts passieren. Ja. Stoisch sitzt er da. So ist er. Der Stoiker. Oh, und Bigfoot Silver ist wirklich im Eimer. Und kassiert wieder eine Linke. Und das sind wirklich, also ich habe es, glaube ich, schon fast inflationär benutzt, aber diese Schläge sind unfassbar hart, die Bigfoot Silver hier wegsteckt. Die sind wirklich extrem. Beide gezeichnet. Und Silver hat Probleme, wirklich einfach zu stehen. Es tut mir leid, Bigfoot Silver ist stehend K.O. Ja, und kassiert wieder einen schweren Elbow. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Nur unterschätze Bigfoot Silver nicht. Der hat auch die Möglichkeit, Markant, der überhaupt keine Deckung mehr hat, mit einem Schlag K.O. zu hauen. Aber Markant, der verteilt dir die Linken und der verfällt in sein altes Muster, die Legkicks. Darauf würde ich jetzt scheißen. Irre. Bigfoot Silver wird in der letzten Runde bislang wirklich zerstört. Da kommt nichts mehr. Markant kann machen, was er will. Er kriegt ihn aber nicht zu Boden. Guck dir mal bitte den Elbow von Markant an. Das war ein Treffer nur mit dem Elbow. Der Ellbogen ist rot gefärbt. Ja. Boah! Die Schläge sind Wahnsinn. Guck dir Bigfoot Silver an. Diese Schläge sind ja so irre. Ey, die Crowd. Und Mark Hunt packt alles aus. Also ich sag's nochmal, und das ist kein Spruch, jeder normale Mensch wäre einfach schon tot. Ja, absolut. Außer Tobi. Tobi nicht tot. Bei Tobi würden die Schläge durch, würde überhaupt nicht spüren. Würden abfedern, würde Mark Hunt seinen Arm brechen damit. Mit seinem Kiefer würde er eben die Hand brechen. So. Time out. Aber jetzt, ja, es wird natürlich kontrolliert, was mit dem Cut los ist. Weg. Du weißt überhaupt nichts mehr, wo er gerade ist. Ob er im Phantasialand ist oder. Als Attraktion. Ja, wie früher wahrscheinlich. Er wollte schon wieder ein Kunststück vorführen und auf einem Einrad durch den Oktagon fahren. Auf dem Rhönrad durch Australien wollte er, glaube ich, fahren. Das ist ja irre. Es geht weiter. Es geht weiter. Es geht so, jetzt kommt, Jungs. Wie viel haben wir denn noch auf der Uhr? Ich muss selber warten. Das 3 Minuten werden es schon noch sein. 2,5, 3 Minuten. Und Mark hat so eine. 2,5 sind es noch. Oh, die kann aber mal sitzen, oder? Ja, die kann so sitzen, aber Mark Hunt macht es gut. Er wartet jetzt und versucht. Erstens mal, denke ich mal, wartet er, weil ihm auch die Kraft ausgeht. Und zweitens mal will er jetzt diesen tödlichen letzten Schlag landen. Weil, Chris, wir sind uns, glaube ich, einig, dass diese letzte Runde von Mark Hunt sowas von dominiert wird. Bigfoot Silva mit 2 guten Treffern jetzt. Da kommt die Knie-Kombination. Der ist doch völlig am Ende, der Typ. Ja, nachher macht er noch so ein Showtime-Kick wie Pettis gegen Benson Henderson. Die ganze Arena ab da, den ganzen Ring. Und jetzt ist natürlich die Taktik, kann es nicht noch sein, von Bigfoot Silva, Mark Hunt irgendwie zu clinchen oder irgendwie sowas. Wenn Mark Hunt jetzt die letzten 1 Minute 40 zu weit. Guck mal, Mark Hunt kassiert jetzt auch wieder schwere Treffer. Das, Entschuldigung. Ja. Aber dann kommt halt einfach mal so eine linke, zack. Aber Mark Hunt muss jetzt gucken, dass er da fern bleibt und Treffer macht. Er muss jetzt auf einen 10-8 spekulieren, denn ich glaube, einen Knockout werden wir nicht sehen. Ja, also man fragt sich wirklich, was man braucht, um Antonio Silva heute auszunocken. Das ist wirklich Wahnsinn. Es ist eigentlich nicht möglich mit dem, was wir... Es ist so ähnlich, wie wenn man sagt, man möchte gern zum Mars fliegen. Theoretisch kann man es, aber es fehlt uns einfach die Power. Und das denkt Mark Hunt ja auch gerade. Das ist irre. Es fehlt natürlich die Power, um wieder vom Mars zurückzukommen. Schon klar. So, ja, eine ähnliche vergebliche Schlacht habe ich eigentlich heute Vormittag bei uns beiden gesehen, als die ganzen Versager gegen uns FIFA gespielt haben. Bei Co-op, so sieht es nämlich mal aus. Ich sag nur 5-0. So, 55 Sekunden noch. Kann man bitte die Crowd ein bisschen lauter machen? Die Crowd ist laut. Die Crowd ist aus dem Häuschen. Ich war heute Morgen aus dem Häuschen, als ich im Unterhöschen da saß und diesen Kampf gucken durfte. Ah, oh, es kippt ein bisschen zum 10-9, Ricky, muss ich sagen. Ja, er hat jetzt hier zu tun. Mark Hunt einfach auch konditionell. Aber auch wenn er jetzt hier zum Schluss nicht mehr zeigt, oder nicht mehr das zeigt, was er zu Beginn gezeigt hat, das ist ja dadurch nicht weg. Und es ist ja jetzt nicht so, dass Mark Hunt hier diese letzte Runde... 20 Sekunden. Diese letzte Runde Gefahr läuft zu verlieren. Ah, ist das bitter. Mark Hunt ist aber auch platt, es tut mir leid. Ja, er ist platt, absolut. Nach diesen 10 Sekunden, jetzt tu es, Junge. Tu es, Junge. Und nochmal eine Rechte. Und es ist ein unfassbarer Kampf, den wir hier sehen durften. Chris, jetzt ist die Frage, auch Bruce Buffer kommt jetzt aus sich raus. Hinten siehst du ihn klatschen. Jetzt ist natürlich die Frage, diese letzte Runde, wie wertest du die? Also wir sind uns, denke ich mal, einig, dass wir beide diese Runde... 10-8 oder 10-9 geht. 10-9 oder 10-8 für Mark Hunt. Also ich fand das schon sehr beeindruckend in den ersten 3 Minuten. Mistschwein 10-9. Du gibst 10-9 und damit würde bei dir Bigfoot Silver diesen Kampf gewinnen. Mit 30-37. Entschuldigung, habe ich mich falsch verschrieben. Ich hätte einen Unentschieden aufzuwarten. Es liegt halt wirklich daran, finde ich, es ist schwierig. Also ich muss dazu sagen, ich habe natürlich jetzt hier diesen Kampf schon vorher gesehen. Das fließt so ein bisschen in die Bewertung jetzt mit rein. Das gebe ich auch zu. Weil ich anders jetzt auf diesen Kampf achte, als wenn du es zum ersten Mal guckst. Aber ja, es ist auf jeden Fall eng genug, um hier über eine 8-10 oder eine 9-10 zu diskutieren. Also ich kann ja mal sagen, was ich, nachdem ich das erste Mal gesehen habe, gewertet habe. Da habe ich eigentlich bei mir auf dem Punktzettel einen Sieg von Mark Hunt gehabt, lustigerweise. Kann ich jetzt gar nicht mehr nachvollziehen. Also einen Sieg würde ich Mark Hunt jetzt auch nicht geben. Obwohl natürlich auch hier, Chris, müssen wir ganz kurz wieder ansprechen, die Parallelen, GSP zum Beispiel, Johnny Hendricks, wer hier mehr Damage gemacht hat, ist natürlich klar, Mark Hunt. Mhm. Aber overall hat halt einfach so ein Bigfoot Silver 3 Runden definitiv für sich entschieden. Genau, ich würde 40-36 sagen. Wobei, die erste ist sehr, sehr knapp. Kannst du auch genügend Leute finden, die sagen, Mark Hunt kriegt die. Die Runden, wir lassen einfach die Werbung hier laufen jetzt kurz, Chris. Mhm. Die Runden, die Mark Hunt gewonnen hat, waren halt extrem deutlich. Und die Bigfoot Silver gewonnen hat, waren bis auf die 4., glaube ich, relativ eng. Kann man natürlich wieder die Diskussion anstoßen, ist dieses 10-Point-Must-System das Richtige für MMA und UFC? Und da muss man natürlich auch wieder mit einbeziehen, dass Mark Hunt allein die Takedown-Defense heute sehr gut war und gleichermaßen hat er hier Bigfoot Silver häufiger zu Boden gebracht. Das sind alles so Kleinigkeiten, die ich, wenn ich den Kampf als ein Ganzes bewerten müsste, eher Mark Hunt gut schreiben würde. Aber so wird halt in der UFC nicht gewertet. Übrigens bei Prime. Welches? Bei Pride. Hm? Bei Pride früher wurde das übrigens so gemacht, dass der ganze Kampf als solches gewertet wurde. Mhm. Also, ja. Jetzt solltest du noch eine Frage. Finde ich nicht gut, weil, wie du jetzt siehst, ich habe Bigfoot Silver als Sieger gesehen, gefühlt, ähnlich wie bei GSP gegen Johnny Hendricks. So die letzten Eindrücke waren definitiv, die verwaschen das ein bisschen. Aber wenn ich jetzt faktisch aufgeschrieben habe, Runde 1 und 2 gehen an Bigfoot Silver und die vierte auch. So, ja. Chris, Entschuldigung, jetzt wird's spannend. Ja, hochziehen bitte, ne? Ja. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. The judges score the contest. 48-47, Hunt. The next two judges score the contest 47-47 and 47-47. This fight is considered a majority draw. Lukas, Ramos, ja, ein Unentschieden. Für einen kurzen Moment habe ich heute Morgen gedacht, wieso gibt denn das ein Unentschieden, wenn Mark Hunt einen Punktrichter überzeugen konnte? Aber ist natürlich logisch. Es ist natürlich, dass die anderen zwei praktisch sich da, also wie erklärt man das jetzt am besten? Also sagen wir halt zwei, dieses Unentschieden gewertet und deswegen ist es dann dieses Unentschieden, weil die Mehrheitsentscheidung ja hier dann praktisch zutrifft. Kann man das so verstehen? Habe ich das jetzt richtig erklärt? Also beziehungsweise konnte man es so verstehen, Chris? Ja. Das ist ja wie beim Skispringen, ne? Oh, da fällt ja die beste und schlechteste Wertung weg. So. Und hier ist es halt die Mehrheit. Genau. Das Urteil, was am meisten gewotet wird, ist dann letzten Endes das Entscheidende. So kann man es, denke ich, mal erklären. Denn es wird ja auch nicht zusammengezählt. Keine Ahnung, der hat so und so viele Punkte gekriegt und der hat so und so viele Punkte gekriegt. Deswegen macht das schon Sinn. Aber die Frage ist natürlich, sehen wir hier einen Rückkampf? Muss es eigentlich einen Schneidenkampf geben? Mhm. Mhm. So. Insgesamt der beste Heavyweight-Fight, den du bis jetzt je gesehen hast? Oder... nicht. Ja, also ich ringe gerade mit mir, ob ich da Cain Velasquez versus Junior Dos Santos mit reinnehme, aber eigentlich war das ja nur eine Hinrichtung von Junior Dos Santos. Das ist natürlich, ja, muss man so sehen. Ja, vielleicht war es der Beste. Also auch ich habe jetzt so ein bisschen natürlich nachgedacht, was ich bis jetzt alles gesehen habe an Heavyweight-Fights und es ist zumindest so emotional gefühlt der geilste. Ob der jetzt rein technisch als der Beste gesehen werden muss, ist mir scheißegal. Mhm. Ich fand den vom Unterhaltungsfaktor, vom wie das praktisch die Vorteile hin und her geschwappt sind, fand ich das mit das Beste, was ich je in der Heavyweight Division begutachtet habe. Hast du ihm denn jetzt auch 49 Punkte gegeben? Wen? Den Bigfoot. Nee. Bei mir hat Bigfoot Silver 47. Okay. 47, genauso wie die anderen beiden, also Punktrichter, genauso habe ich es auch gewertet. Aber ich sagte ja bereits, ich habe das Ergebnis schon gesehen. Sprich, du wertest natürlich dann hier im Hinterkopf mit, also könnte schon sein, dass es eine 10-8 war. Also deswegen, interessanterweise habe ich beim ersten Mal gucken Mark Hunt vorne gehabt. Das kann ich mir jetzt am wenigsten erklären. Das ist interessant. Finde ich wirklich, weil ich würde jetzt hier nicht unbedingt dafür plädieren, die ersten beiden Runden nochmal zu überdenken. Das geht schon so in Ordnung, die Bigfoot Silver zu geben. Sehen wir nochmal hier. Achso, ich habe schon ausgemacht. Ich sehe gar nichts, Chris. Gut, das war unsere kleine Fight-Ausgabe, die sich wie immer, finde ich, gelohnt hat. Das finde ich aber auch. In diesem Sinne nehme ich noch einen schön. Schluck hier, Katzenbeißer. Und dann, weiß ich nicht, ob wir uns nachher noch treffen zu einer Runde Koop. Mal gucken, was die kann ich mir gut vorstellen, ja. Nacht so bringen wird. Chris, ich danke für deinen Anruf. Muss aber jetzt Schluss machen, denn es wird teuer. Tschüss. Tschüss.